Heute mit Pastor Joseph Prince. Wie könnte Gott vergeben ohne eine angemessene Grundlage der Gerechtigkeit? Gott kann nicht einfach die Gesetze umgehen und uns vergeben. Es muss eine gerechte Grundlage vorhanden sein. Gott kann Liebe nicht einfach so austeilen. Er ist Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Aber Gott kann seine Liebe nicht auf Kosten von Gerechtigkeit und Heiligkeit austeilen. Das Falsche muss richtig gestellt werden. Sünde muss bestraft werden. Aber Gott wollte nicht, dass wir bestraft werden. Deshalb sandte Gott seinen Sohn. Und er wurde ein Mensch, damit er einen Körper hatte, mit dem er sterben konnte. Er wurde geboren, um zu sterben. Das einzige Baby, das zum Sterben geboren wurde. So sandte Gott ihn. Und am Kreuz wurde er nicht ermordet. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe mein Leben hin. Deshalb, als sie kamen, um ihn zu verhaften, sprach er ein Wort. Den Namen Gottes im brennenden Dornbusch, als Mose ihn fragte, wie ist dein Name? Ich bin, der ich bin. Und als sie kamen, um Jesus im Garten Gethsemane zu verhaften, trat er hervor und sagte, ich bin. Und alle Soldaten mit ihren Stöcken und Schwertern fielen rückwärts um. Und er wartete, bis sie aufstanden, um ihn zu verhaften. Er hätte fliehen können. Er hätte sie lange, lange auf dem Boden halten können. Nein, meine Freunde, niemand kann ihm sein Leben nehmen. Er legte sein Leben nieder, weil er uns liebte. Die Strafe für uns musste beglichen werden. Es brauchte also einen Stellvertreter. Und er kam, um unser Stellvertreter zu sein. Er ließ sich fesseln. Nie zuvor sah ein Centurio einen Mann sich so auf das Kreuz legen lassen, um gekreuzigt zu werden, wie er es an diesem Tag tat. Und als Jesus am Kreuz hing, nahm Gott deine Sünden und meine Sünden und legte sie auf den sündlosen Jesus. Er kannte keine Sünde, er beging keine Sünde, in ihm ist keine Sünde. Und er trug all unsere Sünden. Gott entfesselte die volle Kraft seiner göttlichen Vergeltung und seines Urteils gegen alle Sünden im Körper von Jesus Christus. Und Jesus absorbierte Gottes Zorn und Urteil für all unsere Sünden, die er stellvertretend trug, bis nichts mehr übrig war. Und Jesus rief, es ist vollbracht. Daher kann Gott dich heute nicht für dieselben Sünden bestrafen, für die er Jesus bestraft hat. Wenn du Jesus als deinen Retter, als deinen Stellvertreter annimmst, Gott hat es so vorgesehen, damit er heute eine gerechte Grundlage hat, dir zu vergeben. Gott ist nicht gnädig, indem er dir vergibt. Er ist gnädig, indem er seinen Sohn sandte, in Anbetracht unserer misslichen Lage. Aber Gott handelt gerecht, indem er dich heute gerecht macht. Halleluja! Halleluja! Was für ein Evangelium! Was für ein Evangelium! Das ist keine Religion, das ist Realität, das ist Beziehung zu dem Gott des Himmels. Also, er kam nicht, um bedient zu werden, er kam, um zu dienen. Wisst ihr, nachdem Gott die 10 Gebote gegeben hatte, falls ihr euch fragt, wo die 10 Gebote stehen, sie stehen in 2. Mose 20. Lasst mich euch 2. Mose 21 zeigen. Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Warum spricht Gott gleich nach den 10 Geboten in 2. Mose 20, die zum ersten Mal am Berg Sinai gegeben wurden, im nächsten Kapitel durch Mose über seine Gesetze bezüglich eines hebräischen Sklaven? Warum spricht er über den Kauf eines hebräischen Sklaven? Weil es Gott hier nicht in erster Linie um hebräische Sklaven geht. Er denkt an seinen Sohn, der kommen wird, um uns zu dienen. Lasst mich euch dieses Gesetz erklären. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen. Im 7. Jahr soll er freigelassen werden, das Jahr der Freilassung. 7 mal 7 ist das Jubeljahr. Komplette Befreiung von allen Schulden und die Wiederherstellung von Ländereien und allem. Also muss er im 7. Jahr freigelassen werden. Wenn er zum Zeitpunkt des Kaufs eine Frau hat, geht er im 7. Jahr mit seiner Frau. Wenn jedoch der Herr ihm eine Frau gegeben hat, er kam allein, der Herr gab ihm eine Frau und nun hat er Kinder, kann er im 7. Jahr gehen, aber seine Frau und seine Kinder bleiben zurück. Hört jetzt gut zu. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, das sagt der Sklave selbst, der Diener. Gott hat bei diesem Gesetz offensichtlich sich selbst als den guten Herrn im Sinn. So ist das auszulegen. Also, dieser Diener liebte seinen Herrn, da hört man sein Herz. Die meisten Sklaven mögen ihren Herrn nicht. Aber hier sagt er, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden. So soll ihn sein Herr vor Gott bringen. Für Gott steht dort das Wort Elohim. Und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen, und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem, einem spitzen Werkzeug, durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Was bedeutet das alles? Direkt nach den 10 Geboten spricht Gott über diesen Sklaven, weil Jesus als Knecht kommen sollte. Hört genau zu. Er kam, um uns zu dienen. Er kam voller Segnungen, voller Gnade und Wahrheit, Heilung in der einen Hand, Versorgung in der anderen. Er kam, um uns zu segnen. Wir alle sind arm und bedürftig. Wir mögen uns mit viel Geld bedecken, sind innerlich aber doch so arm. Er kam mit Segnungen. Und niemals hat er das Wenige nur genommen, wie die 5 Brote des Jungen, davon gegessen und dann den Rest zurückgegeben mit den Worten, hier, ein Brot für dich. Was ich jetzt tue, verstehst du nicht, aber eines Tages wirst du es verstehen. Es müsste mindestens ein Beispiel geben, wo er jemanden ärmer gemacht hat, aber nein. Überall in der Bibel nimmt er das Wenige und mehrt es, vervielfältigt es. Er nahm die 5 Brote und 2 Fische des Jungen, segnete sie und sie vermehrten sich. Nie hat er eine gesunde Person angesehen und gesagt, komm her, du siehst zu gesund aus. Ich gebe dir etwas Lepra. Ich lehre dich eine Lektion über Geduld. Du verstehst es jetzt nicht, aber eines Tages wirst du es verstehen. Nirgends in den Evangelien findet sich so etwas. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es sollte zumindest ein Beispiel geben, aber nein. Er zog immer umher und tat Gutes, heilte alle, die vom Teufel unterdrückt wurden. Preis den Herrn. Das Wenige wird in seinen Händen viel. Manchmal bereite ich meine Sonntagspredigt vor und dann möchte ich manchmal noch mehr Zeit mit der Vorbereitung verbringen, obwohl es schon spät ist und ich nur noch wenige Stunden habe. Dann bitte ich den Herrn, meinen Schlaf zu segnen, auch wenn es nur wenige Stunden sind. Gott kann mit seinem Segen aus wenig viel machen. Man kann 9 Stunden schlafen und mit Kopfschmerzen aufwachen. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität. Es ist der Segen, der reich macht. Was auch immer du in die Hände von Jesus legst, das vermehrt sich. Das gilt auch für dein Gehirn. Du legst dein Gehirn in seine Hände und sagst, Herr, nimm mein Gehirn, mehre es. Leg dein Leben, deine Familie, deine Kinder in seine Hände und es vermehrt sich. Aber ich muss euch warnen, legt nichts in seine Hand, was ihr nicht vermehrt haben wollt, was ihr nicht gesegnet haben wollt. Er wird es immer segnen, er wird es immer vermehren. Sagt, Herr, ich habe ein kleines Gehirn, ich lege es in deine Hände, Herr, und du wirst es vermehren. Er kann die Zeit mehren. Manchmal scheint sie so schnell zu vergehen, manchmal scheint sie sich zu dehnen. Das ist der Segen des Herrn. Noch etwas Wichtiges. Wir wissen, dass Jesus heute im Himmel ist, aber er kam als Mensch, richtig? Er kam als Mensch. Das bedeutet, dass er in der Position eines Dieners kam und er sagt, ich liebe meinen Vater, ich liebe meine Frau, die Gemeinde. Wir alle bilden seine Gemeinde. Ich liebe meine Kinder, die Söhne Gottes. Wir sind Gottes Kinder. Und Jesus war wie dieser Sklave, der nicht freigelassen werden sollte. Wahrscheinlich passierte das im Garten Gethsemane, als er betete. Der Vater fragte ihn, möchtest du zurückkehren? Wenn du zurückkehrst, musst du nicht am Kreuz sterben. Und diese ganze Welt wird direkt in eine verlustreiche, christuslose Ewigkeit gehen. Ich glaube, er traf die Entscheidung, nein, ich liebe dich, Vater, und ich liebe die Gemeinde, die entstehen wird. Und ich liebe die Kinder Gottes. Nein, ich werde bleiben. Ich will nicht freigelassen werden. Er lehnte es ab, zurückzukehren. Das glaube ich, meinte er, als er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und in 2. Mose steht, er wird ihm für alle Zeiten dienen. Diese eine Geste, dass der Sklave an seinem Ohr durchbohrt wird, soll allen zeigen, dass er ein williger Diener ist. Kein gezwungener Diener, sondern ein williger Diener. Wusstet ihr, dass es eine Prophezeiung darüber in den Psalmen gibt, die besagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet? Dieses Wort im Hebräischen für bereiten ist dasselbe Wort wie durchbohren. Meine Ohren hast du durchbohrt. Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, sagt Jesus. Und dieser gesamte Abschnitt wird im Hebräerbrief Kapitel 10 wiederholt. Er bezieht sich auf Jesus Christus, unseren Herrn. Freund, existiere nicht nur, lebe. Amen. Gott gibt dir so viel. Gott liebt dich, das solltest du wissen. Angenommen, Gott gibt dir Kinder, weißt du warum? Wir denken, wir erziehen sie. In Wahrheit gab Gott sie uns, weil sie uns erziehen. Gott gab sie uns, damit unser Charakter geformt wird. Das ist wirklich das Ziel, zu dem Gott dich bringen möchte, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Oft weiß eine Mutter das. Ein kleines Baby kann so viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Mutter sagt, ach, hätte ich nur ein wenig Zeit für mich, nur ein wenig Zeit, um fernzusehen, nur ein wenig zu ruhen. Da hat sie eine Wahl. Sie könnte das Baby einfach irgendwo ablegen oder vergessen, dass sie ein Baby hat, anstatt sich aufzuopfern. Indem sie sich aufopfert, lernt sie mehr über Liebe. Sie lernt über die Art von Liebe, die Gott hat. Du schaust auf ein kleines Baby und das Baby muss nichts für dich tun. Das Baby macht seine Windeln voll, es isst, es fordert, es weint. Und du dienst dem Baby die ganze Zeit. Und plötzlich bekommst du eine Ahnung, wie sehr Gott dich liebt. Du musst nichts tun, um seine Liebe zu verdienen. Du machst in die Windeln. Ich meine das im übertragenen Sinne, okay? Und er liebt dich immer noch. Er sagt nicht, wow, wie stinkig und schmutzig, wirf das Baby raus. Wenn ein irdischer Vater das schon nicht tut, wie viel weniger dann der himmlische Vater? Manchmal sagt ein Kind, spiel mit mir, Papa. Und obwohl gleich ein Fußballspiel im Fernsehen kommt und Papa diese Zeit eigentlich dort verbringen möchte, möchte sein Sohn Zeit mit ihm verbringen. Diese Momente erfordern Opfer, in denen man seine eigenen Wünsche zurückstellt, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Lasst mich euch sagen, indem ihr das tut, entwickelt nicht nur Gott euren Charakter weiter, ihr lernt auch mehr über Gott. Das Kind wird euer Lehrer und Gott ist gegenwärtig. Wenn ihr Zeit dafür opfert, werdet ihr Gott bei diesem Kind mehr finden, als wenn ihr fernseht. Und leider werden diese Momente eines Tages vorüber sein. Sie vergehen allzu schnell. Der Fernseher bleibt. Das Kind ist nicht mehr das Kind. Wo ist der kleine Junge, den ich kannte? Das kleine Mädchen? Manchmal möchte ich Jessica packen und fragen, wo ist dieses kleine Mädchen? Ich liebe sie, wie sie jetzt ist, aber manchmal sehne ich mich nach diesen vergangenen Momenten. Wo ist dieses kleine Mädchen? Wir denken, dass wir sie erziehen. In Wirklichkeit erziehen sie uns. Also, Bartimäus, Pastor, jetzt mach mal hin. Okay, gehen wir nach Jericho. Erinnert euch daran, Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Nun kamen sie nach Jericho. Übrigens, als der Herr Jesus im Haus von Martha und Maria war, erinnert ihr euch? Martha sah, dass Jesus natürlich müde war. Mit seinen Jüngern. Also dachte sie, sie müsse für ihn kochen. Sie ging in die Küche und begann zu kochen, total gestresst. Aber ihre Schwester saß zu Jesu Füßen und hörte sein Wort. Bald kam Martha heraus und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein schuften lässt? Sie machte dem Herrn und ihrer Schwester Vorwürfe. Doch Jesus antwortete, Martha, Martha, du bist beunruhigt und gestresst, besorgt um viele Dinge. Aber Maria hat das eine gewählt, das notwendig ist. Maria hat diese eine Sache gewählt, die ihr nicht genommen werden wird. Wow. Martha war gestresst und beunruhigt über viele Dinge, weil sie das eine, was notwendig ist, nicht getan hat. Was ist das? Zu den Füßen von Jesus sitzen, ihm zuhören, sein Wort aufnehmen, was ihr alle gerade tut. Und Jesus sagt, eines ist nötig, und das tut Maria. Aus asiatischer Sicht gesprochen, wenn ein Gast in euer Haus kommt, lässt man alles stehen, sitzt einfach da und hört zu? Natürlich nicht. Es sei denn, der Gast ist eine göttliche Person, die nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er freut sich an Maria, die da ist, um von ihm zu empfangen. Die ältere Schwester Martha hingegen, sie sah Jesus nur in seiner äußerlichen Gestalt, als jemanden, der ihren Dienst brauchte. Die jüngere Schwester Maria sah über das müde Äußere hinaus und erkannte den wahren Jesus, eine Fülle, eine unerschöpfliche Quelle, aus der sie schöpfen und trinken konnte. Welche Schwester ließ Jesus sich wie Gott fühlen? Maria. Und Jesus war so erfreut über Maria, dass er sagte, sie hat das Gute erwählt und es soll ihr nicht genommen werden. Ganz ähnlich war es bei der Frau am Brunnen in Samarien. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Sie kam nachmittags, weil sie das Gerede der Frauen am Morgen, wenn es kühler ist, vermeiden wollte. Also kam sie am Nachmittag und Jesus wartete dort auf sie. Er war viele Kilometer zu Fuß gegangen. Es war eine sehr lange Reise und er war müde. Vergesst nicht, er ist 100% Gott und 100% Mensch. Als Mensch war er müde. Und sie kam. Die Jünger waren gegangen, um Essen zu kaufen, und Jesus sprach mit ihr. Insgesamt machte Jesus 7 Aussagen. Die Zahl 7 symbolisiert Vollkommenheit. Schließlich kamen die Jünger zurück. Und Jesus hatte der Frau gedient, obwohl er im Natürlichen körperlich müde war. Er diente der Frau, und sie ging fort, und die Jünger kamen und sagten, »Herr, wir haben etwas Essen gebracht. Hier ist ein Burger und ein bisschen Pommes. Bedien dich!« Doch der Herr sagt, ich habe Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Er sieht erfrischt aus. Er sieht belebt aus. Denn jedes Mal, wenn du zum Herrn kommst, wird er umso mehr belebt, je mehr du von ihm nimmst. Das Gegenteil ist bei Menschen der Fall. Je mehr man von Menschen nimmt, desto erschöpfter werden sie. Aber Jesus, je mehr du von ihm nimmst, desto mehr gefällt es ihm. David fragte, was kann ich Gott geben für all das, was er mir gegeben hat? Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltaten an mir? Manchmal fühlen wir uns so, nicht wahr? Gott hat mich so sehr gesegnet, was soll ich dem Herrn geben? Wir denken immer in menschlichen Begriffen, ihm mehr dienen, mehr tun. Aber die Antwort ist, wie David sagt, ich will nehmen. Die Antwort ist, noch mehr zu nehmen, noch mehr vom Herrn zu nehmen. Wisst ihr, was dem Herrn missfällt? Wenn du Gott bist und so voll bist, voller Segnungen, voller Heilung, voller Freude, um die Depression von Menschen zu lindern, voller Frieden, um das Herz und den Verstand von Menschen vor all diesen negativen Emotionen zu schützen, denen Menschen in dieser Welt ausgesetzt sind, dann schmerzt es dich, wenn niemand von dir nimmt. Doch dann findest du jemanden, der nehmen will. Diese Person wird zum Empfänger. Es ist wie ein Fluss. Ich sage immer, Herr, gib mir das, was andere nicht wollen. Deshalb ist das Lieblingswort von Jesus, wenn er seine Jünger zurechtweist, welches? Er sagt niemals, oh, ihr betet zu wenig. Niemals. Er sagt niemals, oh, ihr fastet zu wenig. Er sagt niemals, oh, ihr habt zu wenig Disziplin. Er sagt niemals, oh, ihr opfert zu wenig. Das sagt er nie. Oh, ihr lest zu wenig in der Bibel. Das sagt er nie. Es ist immer dasselbe. Oh, ihr Kleingläubigen. Und was ist Glaube? Die Hand, die von ihm nimmt. Mit anderen Worten, er fragt, warum nehmt ihr so wenig von mir? Warum nehmt ihr so wenig von mir? Oh, Halleluja. Selbst seine Zurechtweisungen sind große Ermutigungen für uns. Amen? Pastor, komm zu Bartimäus, bitte. Bartimäus. Ja, also auf zu Bartimäus. Nun kamen sie nach Jericho. Jericho ist die Stadt des Fluchs. Wie wurde sie verflucht? Josua verfluchte sie. Nachdem Josua und seine Männer die Stadt 7 Tage lang täglich umrundet hatten, umrundeten sie am 7. Tag die Stadt 7-mal mit der Bundeslade. Beim 7. Mal befahl Josua, ruft aus! Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Sie riefen im Chor und die Stadt fiel in sich zusammen. Ich war mehrmals dort und die Ruinen der Stadt sind immer noch vorhanden. Josua brannte diese Stadt nieder. Und die Asche ist immer noch da, die verbrannte Asche. Er sagte, niemand darf das Gold, das Silber oder die Beute der Stadt nehmen. Die Stadt ist wie der Zehnte. Es ist die erste von all den Städten, die Gott ihnen geben wird. Aus den anderen Städten dürfen sie die Beute nehmen, aber nicht aus der ersten Stadt. Ein Mann namens Achan hielt sich nicht daran und er starb. Jeder, der etwas damit machte, sollte verflucht sein. Josua sagte, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Niemand sollte jemals Jericho wieder aufbauen. Sie ist verflucht. Wer es doch tut, soll seinen Erstgeborenen verlieren, wenn das Fundament gelegt wird. Und wenn die Tore errichtet werden, soll sein Jüngster sterben. Das geschah später tatsächlich in 1. Könige. Zu seiner Zeit baute Hiel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen Erstgeborenen, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua geredet hatte. Schaut her, deshalb sage ich, es ist eine Stadt des Fluchs. Diese ganze Erde ist eine Stadt des Fluchs. Gott sandte seinen Sohn in die Stadt des Fluchs. Jesus ging in die Stadt des Fluchs und rettete Zachäus. Heute werden wir sehen, wie er einen blinden Bettler rettet. Also lesen wir. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Nun, Bartimäus ist kein eigentlicher Name. Bartimäus bedeutet Sohn des Timäus. Bar ist aramäisch, während Ben hebräisch ist. Aramäisch und hebräisch sind die Sprachen, die Jesus zu seiner Zeit sprach. Aramäisch und hebräisch sind vergleichbar mit Hokkien und Teju, sehr ähnlich. Wie zum Beispiel... nicht wahr? So in der Art. Meine Frau ist Kantonesin, und als wir uns kennenlernten, sagte ich ihren Eltern auf Kantonesisch, dass ich ihre Tochter liebe. Natürlich mit dem richtigen Akzent, das war entscheidend. Mit dem Hebräischen und Aramäischen ist es ähnlich. Wie auch immer, Bar bedeutet Sohn, also Sohn des Timäus. Timäus ist die lateinische Form. Im Hebräischen ist es Timä, Sohn des Timä. Und Timä wird oft im dritten Buch Mose im Zusammenhang mit Unreinheit verwendet. Daher hat er keinen wirklichen Namen. Bartimäus ist kein Name. Er ist der Sohn des Timä, Sohn des Unreinen. Folgendes ist meine persönliche Meinung. Ich sage nicht, dass das die einzige Deutungsmöglichkeit ist. Ich teile nur meine Meinung mit. Ich denke, sein Vater, Timä, muss etwas drastisch Falsches getan haben, das in der ganzen Stadt bekannt war. Vielleicht war er derjenige, der Jericho in jener Zeit wieder aufgebaut hat. Wie gesagt, nur meine Mutmaßung. Und sie nannten ihn Sohn des Unreinen, Sohn des Unreinen. So ist er bekannt. Er ist ein blinder, armer Mann. Bettler bedeutet armer Mann. Das symbolisiert die Welt. So sind wir alle seit dem Sündenfall. Gott gab uns eine Wahl, Leute. Ihr fragt vielleicht, warum Gott Adam nicht einfach davon abhielt, jene Frucht zu nehmen. Gott ist doch allmächtig, oder? Ja, wenn er Roboter gewollt hätte, hätte er es so eingerichtet. In seiner Allmacht hätte Gott Adams Hand zittern lassen können, als er nach der Frucht griff und seine Hand mit großer Geschwindigkeit gegen sein Gesicht schlagen lassen. Gott hätte das tun können. Aber wäre Gott gerecht, wenn er so mit einem Wesen umgegangen wäre, das er als freien moralischen Akteur erschaffen hatte? Nein, Gott wollte keine Roboter. Er wollte wirklich eine Person, die ihn aus freiem Willen liebt und anbetet. Aber damit ist immer ein Risiko verbunden. Und man kann nicht aufgrund dieses Risikos darauf verzichten, freie moralische Akteure zu erschaffen. Die Sache ist jedoch die, du hast eine freie Wahl, ja. Du könntest jetzt aufstehen und gehen, wenn du willst. Niemand wird dich aufhalten, auch kein Engel. Aber du kannst das Ergebnis nicht wählen. Das endgültige Ergebnis deiner Wahl ist vorherbestimmt. Wie Feuer verbrennt. Du kannst wählen, deinen Finger ins Feuer zu stecken, aber du kannst nicht wählen, nicht verbrannt zu werden. Verbrennen wurde vor Gründung der Erde festgelegt. Verstehst du das soweit? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben wurde, durch den wir gerettet werden. Jesus sagt, ich bin der Weg, bestimmter Artikel, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Plötzlich hörte dieser blinde Bettler ohne Namen diesen Aufruhr der großen Menge. Der blinde Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, Lukas berichtet, dass er die Leute fragte, was geschieht hier? Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und ihm wurde klar, hier passiert etwas Bedeutendes. Was geht hier vor? Fragte er. Und die Leute antworteten, Jesus von Nazareth zieht vorbei. Jesus von Nazareth. Heute ist das eine ehrenvolle Bezeichnung. Doch als sie ihn kreuzigten, schrieben sie Jesus von Nazareth über seinen Kopf. Ursprünglich war das tatsächlich eine herabwürdigende Bezeichnung. Wie bei Nathanael in Johannes 1, der, als er hörte, dass Jesus aus Nazareth kam, fragte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wenn man sich die Lage von Nazareth ansieht, erkennt man, dass es genau in der Mitte Israels liegt. An einem Schnittpunkt, wo Leute aus Ägypten in jenen Tagen die drei Kontinente durchquerten. Dadurch wurde Nazareth eine berüchtigte Stadt. So etwas wie eine Sündenstadt. Und genau dort, wo die Sünde Überhand nahm, setzte Gott seinen Sohn ein. Wo die Sünde Überhand nimmt, wird die Gnade noch überströmender. Jede Karawane machte auf ihrem Weg von Norden nach Süden, von Ägypten nach Syrien und zurück, sowie westwärts nach Jordanien, Halt in Nazareth. So wurde sein Name zu Jesus von Nazareth, aber anfangs war dies ein abwertender Begriff. Später jedoch, durch Jesus und sein Wirken, wurde daraus ein Name, der Wohlgeruch verbreitet. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Beachtet, er rief nicht Jesus von Nazareth. Auf Hebräisch ist das bedeutend. Yeshua bar David Haneni. Haneni bedeutet, sei mir gnädig. Hanan, wenn dein Name Johannes ist, ist das Yo-Yahweh Hanan, was Gott ist gnädig bedeutet. Hanan hier ist das gleiche Wort, das er verwendet hat. Haneni, erbarme dich meiner. Yeshua bar David, sei mir gnädig. Er sagte nicht Jesus von Nazareth. Was für eine erstaunliche Erkenntnis. Die Leute sagten, Jesus von Nazareth zieht vorbei. Aber dieser blinde Mann sah mehr als sie alle zusammen. Da das Markus-Evangelium von den vier Evangelien als erstes geschrieben wurde, wird hier das erste Mal Jesus als Jesus bar David bezeichnet. Später, im nächsten Kapitel, als Jesus in der letzten Woche auf einem Esel nach Jerusalem einreitet, wird er als König begrüßt, demütig und reitend auf einem Esel. Und die Leute rufen: Hosanna dem Sohn Davids! Sie hatten vom blinden Mann gelernt.